Nach so langer Zeit liegen keine kompletten DNA-Molekülketten mehr vor, sondern nur Bruchstücke, erklärt Wolfgang Haag. Diese können theoretisch alle amplifiziert werden. Das heißt, die Moleküle werden vervielfältigt. Bewahrt man das Ergebnis bei minus 80 Grad Celsius auf, hält das ewig und steht für weitere Forschungen zur Verfügung, ergänzt Sandra Penske. Die vorhandene DNA ist damit in gewisser Weise immortalisiert, also unsterblich gemacht. Wir nennen das die DNA-Bibliothek, sagt Haag. Sie enthält alles, was an Erbgut in der Probe war, also auch die Umwelt-DNA, die von Bakterien und anderen Organismen stammt. Um herauszufinden, ob menschliche DNA überhaupt in genügender Menge vorhanden ist, wird zunächst das Shotgun-Verfahren, Schrotschuss, angewendet. Es wird ein kleiner Teil der vorhandenen Erbinformationen, 5 Millionen Moleküle, sequenziert. Also in den aus Nukleotidpaaren geschriebenen genetischen Code übersetzt. Dieser wird dann mit einem vollständig vorhandenen menschlichen Referenzgenom abgeglichen. Haag erklärt es anschaulich. Dazu nimmt man eines der DNA-Bruchstücke und wandert das menschliche Referenzgenom ab und stellt irgendwann fest, hier auf Chromosom 6, kurzer Arm, Position XY, passt es. Und das macht man dann immer und immer wieder. Natürlich geschieht das computergestützt. Was nicht passt, sind DNA-Bruchstücke, die etwa von Bodenorganismen stammen. Das haben wir jetzt beim Kind hinter uns, sagt Haag. Nun können wir uns an die eigentliche Arbeit machen.